Militär und schützt dein Vaterland. Es sind dem Gewehr für Staat und Heimatland. Die Bolzen mit der Macht und dem vielen Geld verdienen an dem Tod der ganzen Welt. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Genau wie Eisschlachten töten bist du bereit. Doch wenn du selber dran bist, tut's dir leid. Du ziehst du weiter, um Menschen zu ermorden. Kriegst dafür noch eine Norm. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. In den Krieg zu ziehen. Wen willst du sterben? Für wen willst du fliehen? Merkst du nicht, dass ich dich belüge? Dein Eltern dienen andere. Kannst du das nicht kapieren? Willst du wirklich für diese Schweine kapieren? Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Tausend Gründe gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. In den Krieg zu ziehen. Gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Gibt's nicht in den Krieg zu ziehen. Wen willst du sterben? Für wen willst du bomben? Merkst du nicht, dass ich dich belüge? Für wen willst du sterben? Für wen willst du bomben? Wen? Für wen?